Tina Görings Vater war ein amerikanischer Industrieller deutscher Abstammung und ihre Mutter eine Dame aus vornehmster New Yorker Familie. Von Kindheit an war Christina bei anderen Kindern äußerst unbeliebt, aber sie litt nie sonderlich darunter. Schon damals hatte sie etwas Fanatisches an sich, wie jemand, der sich als Führer anderer sieht, ohne auch nur je die Achtung einer einzigen Menschenseele errungen zu haben. Als erwachsene Frau war Miss Göring nicht beliebter als in ihrer Kindheit. Sie lebte mit ihrer Begleiterin, Miss Gamelin, in ihrem Haus draußen vor New York. Mrs. Copperfield und Anna waren ihre einzigen Freundinnen, die sie gut genug kannte, um sie kurzfristig einzuladen. Von den Zweien bevorzugte sie Mrs. Copperfield. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen ein Hörspiel anzukündigen. Das Hörspiel heißt Zwei sehr ernsthafte Damen, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Bowles in der Bearbeitung von Heike Tauch. Teil 1, Miss Göring. Haben Sie einen Schutzengel, Miss Gamelin? Eine meiner Tanten ist gestorben. Meinen Sie etwa das, Miss Göring? Vielleicht wacht sie über mich. Das meine ich allerdings nicht. Ich habe von etwas ganz anderem gesprochen. Ja, natürlich. Miss Göring hatte im Salon gesessen und auf die entlaubten Bäume geschaut, als Miss Lucy Gamelin in den Salon getreten war und sich als Cousine ihrer ehemaligen Hauslehrerin vorgestellt hatte. Ein Schutzengel kommt, wenn man noch sehr jung ist, und er erteilt einem einen besonderen Dispens. Von was? Von der Welt, Miss Gamelin. Ihre könnte das Glück sein. Meiner ist das Geld. Die meisten Menschen haben einen Schutzengel. Darum leben sie so bedächtig. Eine fantasievolle Art, über Schutzengel zu reden. Ich glaube, mein Schutzengel lässt mich die Warnungen ernst nehmen. Und ich glaube, er könnte mir Ratschläge geben, die auch Sie betreffen. So könnte ich Ihnen Schwierigkeiten ersparen. Natürlich nur, wenn Ihnen das recht ist. In diesem Augenblick hatte Miss Göring das starke Gefühl, dass Miss Gamelin keineswegs eine nette Frau war. Aber sie weigerte sich, daraus Konsequenzen zu ziehen. Wie wär's jetzt mit Tee und Sandwiches? Miss Gamelin aß gierig und machte Miss Göring Komplimente. Meine Cousine hat dauernd von Ihnen gesprochen. Seit Jahren schon hatte ich die Absicht, Sie aufzusuchen. Doch immer kam etwas dazwischen. Sie haben ein schönes Zuhause. Aber das werden Sie selbst wissen und dementsprechend schätzen. Was machen Sie so im Leben? Nicht gerade viel, leider. Ich habe die ganze Zeit damit verbracht, Manuskripte für berühmte Schriftsteller abzutippen. Aber die Nachfrage nach Schriftstellern scheint nicht mehr allzu groß zu sein. Leben Sie die meiste Zeit hier oder sind Sie viel auf Reisen? Ich habe nie ans Reisen gedacht. Ich brauche nicht zu verreisen. Bei Ihrer Herkunft sind Sie wahrscheinlich schon mit einem enormen Wissen auf die Welt gekommen. Sie haben es nicht mehr nötig zu reisen. Ich reise nicht gern. Es bekommt mir nicht. Ein einziges Mal habe ich es versucht. Mein Magen war durcheinander und ich hatte ständig Migräne. Das hat mir gereicht. Ich war gewarnt. Ich verstehe das vollkommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Warnungen bekommen. Manche Menschen beachten diese Warnungen nicht. Und dann finden sie sich in unmöglichen Situationen wieder. Meiner Meinung nach soll man von allem, was einen nervös macht oder befremdet, die Finger von lassen. Nur weiter. Ich zum Beispiel weiß genau, dass ich nicht zum Piloten geschaffen bin. Ich habe immer wieder Träume, in denen ich auf die Erde herunterstürze. Es gibt einige Dinge, die ich nicht tun würde, selbst wenn man mich deswegen für einen störrischen Esel hält. Am folgenden Nachmittag kündigte das Hausmädchen dieselbe Dame von gestern an. Na sowas? Na sowas, dachte Miss Göring. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Wie fühlen Sie sich heute? Miss Gamelin sprach ganz ungezwungen und fand es keineswegs seltsam, dass sie schon so bald nach ihrem ersten Besuch wiederkam. Ich habe die ganze Nacht über Sie nachgedacht. Es ist komisch. Ich habe immer schon gedacht, ich sollte Sie mal kennenlernen. Meine Cousine hat ständig davon erzählt, wie sonderbar Sie seien. Ich bin aber der Meinung, dass man mit Sonderlingen viel schneller Freundschaft schließt. Oder es klappt überhaupt nicht. So oder so. Miss Gamelin war von Miss Görings Nervosität nachhaltig beeindruckt. Als sie sich zu Tisch setzen wollten, sagte Miss Göring, sie könne es nicht ertragen, im Esszimmer zu speisen, und bat das Mädchen, im Salon zu decken. Sie verwandte viel Zeit darauf, die Lampen an- und auszuklipsen. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Es macht mir keinen besonderen Spaß, aber ich hoffe, dass ich mich in Zukunft beherrschen werde. Was erwarten Sie denn, meine Liebe, bei Ihrer Herkunft? Die ganze Familie ist ständig aufgedreht, alle miteinander. Sie dürfen sich Dinge erlauben, wozu andere kein Recht haben. Miss Göring fühlte sich ein wenig beschwipst. Verträumt sah sie Miss Gamelin an, die gerade ihre zweite Portion Hühnchen in Weinsauce verspeiste. An ihrem Mundwinkel klebte ein Fettrest. Miss Gamelin, ich glaube, es wäre himmlisch, wenn Sie dieses Haus zu dem Ihren machen könnten. Zumindest vorläufig mal. Ich wüsste nicht, warum ich nicht hier bleiben sollte. Drei Monate später wusste Miss Göring nicht viel mehr von Miss Gamelin als am ersten Abend. Sie war ruhig, sogar ein wenig wortkarg. Insgesamt schien sie jedoch mit ihrem Los zufrieden zu sein. Am liebsten ging sie in große, teure Restaurants. Und ganz besonders mochte sie es, wenn zum Essen leise Musik gespielt wurde. Das Theater interessierte sie offensichtlich nicht. Ich fühle mich so herrlich faul, dass mir das Bett jetzt als das Schönste auf der Welt erscheint. Wenn sie mitkam ins Theater, war sie schnell gelangweilt. Und Miss Göring ertappte sie dabei, wie sie auf ihren Schoß blickte und mit den Fingern spielte. Morgen Abend gehe ich auf eine Party. Aber wie soll ich es bloß bis dahin aushalten? Miss Görings Aktivitäten schienen sie jetzt heftiger zu bewegen als die eigenen Dinge. Auch wenn sie den Selbstkommentaren ihrer Gastgeberin nicht mehr so verständnisvoll lauschte wie noch am Anfang. Ich freue mich riesig auf Partys. Nur lädt man mich so selten ein, dass ich fast nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Genießen Sie unser kleines Leben hier? Ich bin immer zufrieden, weil ich weiß, was ich mir nehmen kann und was nicht. Sie dagegen, Miss Göring, sind ständig alle möglichen preisgegeben. Christina Göring! Miss Göring sah erhitzt aus und eine Spur zu fein angezogen, als sie auf der Party ankam. Sie trug Samt und Miss Gamelin hatte ihr Blumen ins Haar gesteckt. Anna, Miss Görings alte Freundin und Gastgeberin, führte sie wortlos zu dem Stuhl direkt neben dem von Mrs. Copperfield. Ich gehe fort. Wollen Sie sagen, Sie verlassen die Party? Nein, ich gehe auf Reisen. Ich muss Ihnen das erzählen. Es ist schrecklich. Was ist denn los? Meine kleine Mrs. Copperfield. Ach, ich bin mir sicher, dass Sie nichts davon hören wollen. Wahrscheinlich haben Sie überhaupt keine Achtung vor mir, aber das ändert nichts daran, dass ich den größten Respekt vor Ihnen habe. Einmal habe ich gehört, wie mein Mann sagte, Sie seien früher religiös gewesen und wir hätten beinahe einen Riesenkrach gekriegt. Natürlich ist es verrückt von ihm, so etwas zu behaupten. Sie sind herrlich unberechenbar und sie fürchten niemanden als sich selbst. Ich hasse Religiosität bei anderen. Miss Göring unterließ es, Mrs. Copperfield zu antworten, da sie für einige Augenblicke einen korpulenten, dunkelhaarigen Mann angestarrt hatte, der schwerfällig durch den Raum auf sie zuschritt. Als er näher kam, sah sie, dass er ein angenehmes Gesicht hatte. Die fleischigen Wangen standen zwar deutlich hervor, hingen aber nicht herunter wie bei den meisten Dicken. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich habe diese junge Dame schon früher kennengelernt, aber leider noch nicht Ihre Freundin. Mrs. Copperfield war so verärgert über die Unterbrechung, dass sie es versäumte, Miss Göring dem Herrn vorzustellen. Ich komme gerade von einem wundervollen Essen. Bescheiden im Preis, doch mit Anstand serviert und vorzüglich zubereitet. Erreichte Miss Göring einen Zettel. Wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen den Namen des kleinen Lokals aufschreiben. Sie studierte das Geschriebene. Der Mann hatte den Namen des Restaurants nirgends notiert. Stattdessen bat er sie, doch einzuwilligen, später mit ihm nach Hause zu kommen, in sein Apartment. Das gefiel Miss Göring ausnehmend gut, da es ihr meist großen Spaß machte, so lang wie möglich fortzubleiben, wenn sie sich einmal entschlossen hatte, auszugehen. Sie schaute zu dem Mann auf. Gelassen nippte er an seinem Getränk. Doch standen ihm Schweißperlen auf der Stirn. Mein Mann und ich fahren nach Panama und halten uns da eine Zeit lang auf. Ich glaube nicht, dass ich das verkraften kann. Wirklich, Miss Göring, ich habe eine Heidenangst davor. Ich würde es auf jeden Fall tun. Etwa 2 Stunden später schlug Arnold Miss Göring vor, mit ihm die Party zu verlassen. Ich glaube, bei mir zu Hause haben wir es viel gemütlicher. Da ist es weniger laut und wir können freier miteinander reden. Aber Miss Göring hatte noch gar nicht das Bedürfnis, wegzugehen. Sie genoss es richtig, in einem Raum voller Menschen zu sein. Nur wusste sie noch nicht so recht, wie sie Arnolds Einladung ausweichen konnte. Gewiss. Machen wir uns auf den Weg. Arnold drückte Miss Görings Hand und lächelte sie an. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie ihn nicht ein wenig zu vertraulich fand. Die Fahrt führte durch lauter dunkle, unbelebte Straßen. Miss Göring machte das so nervös und hysterisch, dass Arnold aufschreckte. Ich stelle mir immer vor, dass der Taxichauffeur nur wartet, bis seine Fahrgäste ins Gespräch vertieft sind, dann rast er irgendeine Straße hinunter bis zu einer einsamen, unzugänglichen Stelle, wo er sie entweder foltert oder ermordet. Ich bin überzeugt, dass sich die meisten Menschen das Gleiche vorstellen, aber sie sind so taktvoll, es nicht zu erwähnen. Sie wohnen so weit außerhalb der Stadt, warum übernachten Sie da nicht bei mir zu Hause? Wir haben ein kleines Gästezimmer. Das werde ich wohl. Auch wenn es ganz und gar gegen meinen Kodex verstößt. Andererseits habe ich nicht einmal damit begonnen, ihn anzuwenden, obwohl ich doch alles danach beurteile. Ich schlafe hier. Meine Mutter und mein Vater da drüben im Schlafzimmer. Wir haben eine kleine Küche, doch im Allgemeinen ziehen wir es vor, draußen zu essen. Auch wenn ich jetzt schon 39 Jahre alt bin, hoffe ich immer noch sehr, dass ich eines Tages in der Lage bin, endgültig mit meiner Familie zu brechen. Ich sehe das Leben mit anderen Augen als Sie. Bücher sind mir ein großer Trost. Was würden Sie denn gerne tun? Etwas in der Buchbranche oder was mit Malerei. Und das geht nicht? Nein, meine Familie glaubt, dass solche Berufe unseriös sind. Ich bin nun im Immobiliengeschäft meines Onkels, wo ich, das muss ich allerdings sagen, in Windeseile der Spitzenverkäufer geworden bin. Verzeihen Sie mir, Miss Göring, aber ich fühle mich auf einmal hundemüde. Vermutlich sind Sie schwer enttäuscht, aber Sie verstehen, ich habe mich in Sie verliebt. Ich wollte Sie hierher bringen und Ihnen mein ganzes Leben erzählen, doch mir ist jetzt überhaupt nicht nach Reden zumute. Guten Abend, Arnold. Stellst du mich bitte dieser jungen Dame vor? Vater, das ist Miss Göring. Miss Göring? Mein Vater. Solange Sie noch auf sind, so spät in der Nacht, Miss Göring, und nicht die Bequemlichkeit und Geborgenheit Ihres eigenen Bettes genießen, machen Sie sich doch hier bequem. Mein Sohn Arnold kümmert sich nie um so etwas. Er half Miss Göring aus dem Mantel und machte ihr Komplimente für ihr bezauberndes Kleid. Jetzt erzählt mir von dieser Party. Miss Göring, deren Stimmung sich schon wieder hob, mochte Arnolds Vater auf Anhieb lieber als den Sohn. In diesem Augenblick trat Arnolds Mutter ins Zimmer. In der einen Hand hielt sie einen Teller mit Kuchenstücken, in der anderen eine Tasse Kaffee. Sie sah schlampig aus, trug einen rosa Hauskittel und war von Natur aus sehr linkisch. Darf ich mir ein Stück nehmen? Sie bot Miss Göring keinen Kuchen an und hielt den Teller fest umklammert. Kennen Sie Arnold schon lange? Nein, ich habe Ihren Sohn heute Abend auf einer Party kennengelernt. Sehr lang ist das wohl nicht. Ich hasse dieses rosa Dings. Warum redest du jetzt darüber, wo wir Besuch Weil haben? Weil der Kittel mit dem Besuch auch nicht besser aussieht. Ist ja nicht schrecklich. Selbst wenn wir Besuch haben, kann er seine Löwennatur nicht bändigen. Ich wünschte mir, du gingest zu Bett. Um es genau zu sagen, ich befehle dir, schlafen zu gehen. Du wirst dich erkälten. Ich zeige Ihnen jetzt am besten, wo Sie schlafen werden, Miss Göring. Kommen Sie, hier entlang. Ich bin ziemlich müde und das Ganze geht mir auf die Nerven. Du lieber Himmel, ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht müde. Etwas Schlimmeres kann einem wohl nicht passieren, oder? Miss Göring war so wütend, dass ihr die Tränen in die Augen schossen. Sie setzte sich vor die Kommode und stützte den Kopf in die Hände. In dieser Haltung verweilte sie lange, obwohl sie vor Kälte zitterte. Schließlich klopfte jemand an der Tür. Sie hörte ebenso abrupt auf zu weinen, wie sie angefangen hatte, und eilte kommen zur sie Tür. Rein, kommen Sie rein, ich bin entzückt. Dem Himmel sei Dank, ich habe mich so verlassen gefühlt. Arnolds Vater platzierte sich aufs Fußende des Bettes und baumelte mit den Füßen. Er zündete sich mit großer Geste seine Pfeife an und sah auf die Tapete. Nun, meine Dame, sind Sie auch eine Künstlerin? Nein. Als ich jung war, wollte ich eigentlich Predigerin werden. Aber jetzt wohne ich in meinem Haus und versuche nicht allzu unglücklich zu sein. Eine Freundin lebt mit mir, was es einfacher macht. Was halten Sie von meinem Sohn? Ich habe ihn doch gerade erst kennengelernt. Sie werden schon früh genug herausfinden, dass er ziemlich mittelmäßig ist. Er hat keine Vorstellung, was es heißt, zu kämpfen. Ich kann mir nicht denken, dass Frauen das ja mögen. Ich selbst bin es gewohnt zu kämpfen. Ich habe mein Leben lang meine Nachbarn bekämpft, statt wie Arnold Tee mit ihnen zu trinken. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie recht haben mit Arnold. Sie hatte eine merkwürdige Lust daran, Arnold schlecht zu machen. Arnold gleicht meiner Frau. Sie ist auch so ein Dummkopf. Sie liebt mich zwar nicht im Geringsten, aber allein der Gedanke, dass es so ist, ängstigt sie so, dass sie weint. Sie ist blind vor Eifersucht. Arnold schämt sich ihrer und ich nörgle den ganzen Tag an ihr herum. Wer ist da? Ich bin's. Arnolds Mutter. Bitte lass mich sofort rein. Warum tust du immer so, als würdest du ganz tief schlafen? Arnolds Vater war klar, wie unangemessen das in den Ohren seiner Frau klingen musste. Sie ist eine Hure. Ich fürchte, Sie sind da völlig auf der falschen Spur. Und ich glaube, dass wir eines Tages die besten Freunde sein werden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Wahl meiner Freunde mir überließen. Kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, jemanden, der in unserem Hause weilt, eine Hure zu nennen? Du verletzt die Gesetze der Gastfreundschaft auf eine Weise, die ich mir nicht bieten lasse. Versuch nicht, mich einzuschüchtern. Sie muss auf der Stelle verschwinden. Oder ich mache einen Skandal, dass du es noch bereuen wirst. Schauen Sie, meine Liebe, vielleicht ist es besser, wenn Sie gehen, in Ihrem Interesse. Miss Göring rannte Hals über Kopf durch den Flur und aus dem Haus. Nach einer Weile fand sie ein Taxi und schon wenige Minuten später war sie auf der Fahrt eingeschlafen. Am nächsten Tag schien die Sonne. Miss Göring und Miss Gamelon saßen auf dem Rasen und stritten miteinander. Also wirklich? Sie haben so wenig Ahnung von dem, was Sie da tun, Miss Göring, dass es gegenüber der Gesellschaft geradezu ein Verbrechen ist, Sie über Grund und Boden verfügen zu lassen. Miss Göring hatte die Augen geschlossen und lächelte. Eigentum sollte in den Händen derer sein, die es auch zu würdigen wissen. Ich glaube, ich schätze es mehr als die meisten Menschen. Es gibt mir ein angenehmes Gefühl der Sicherheit. Um jedoch meinen ganz persönlichen kleinen Heilsplan auszuführen, ist es meiner Überzeugung nach notwendig, dass ich weniger protzig wohne. Und was besonders wichtig ist, dass ich in einem Haus wohne, in dem ich nicht geboren bin. Meiner Meinung nach können Sie Ihr Seelenheil bequem zu bestimmten Tageszeiten ausarbeiten, ohne gleich alles radikal ändern zu müssen. Nein, das stünde nicht im Einklang mit dem Zeitgeist. Der Zeitgeist, was immer das sein soll, kann sicherlich bestens ohne Sie zurechtkommen. Wahrscheinlich ist ihm das sogar lieber. Der Witz besteht darin, dass wir uns aus eigenem Entschluss und in Übereinstimmung mit unseren Eingebungen ändern, bevor diese uns völlig willkürliche Änderungen aufzwingen. Ich habe keine solchen Eingebungen. Eines jedenfalls ist sicher. Wenn Sie dieses Haus hier verlassen, werde ich Sie als hoffnungslos verrückt aufgeben. Ich bin schließlich nicht darauf aus, mit einer Verrückten zusammenzuleben. Und es geht wohl allen so. Wenn ich Sie aufgegeben habe, werde ich mehr als mein Haus hier aufgegeben haben, Lucy. Das ist wieder eine Ihrer Gemeinheiten. Bei mir geht das ins eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Miss Göring zuckte mit den Achseln und ging ins Haus. Sie stand eine Weile im Salon und ordnete die Blumen in einer Vase von Neuem. Hallo, Miss Göring. Ich hatte eigentlich vor, Sie eher aufzusuchen, aber das hat nicht geklappt. Ich finde, die Blumen machen sich herrlich in diesem Salon. Wie geht es Ihrem Vater? Miss Göring bemerkte, dass Arnold wieder schwitzte. Offensichtlich war er schrecklich aufgeregt, sie in ihrem Hause aufzusuchen, denn er hatte vergessen, seinen Strohhut abzunehmen. Das ist wirklich ein wunderschönes Haus. Es hat etwas von einer vergangenen Pracht, die mich fasziniert. Schon der Gedanke, es aufzugeben, muss Ihnen verhasst sein. Was Vater angeht, so haben Sie, scheint es, eine Eroberung gemacht. Dass er nur ja nicht zu eingebildet wird. Er glaubt nämlich, dass die Frauen verrückt nach ihm sind. Ich hänge aufrichtig an ihm. Ich hoffe, dass Ihre Anhänglichkeit nicht unsere Freundschaft beeinträchtigt. Ich habe nämlich die Absicht, Sie recht häufig zu sehen, vorausgesetzt natürlich, dass Ihnen das recht ist. Aber gerne, wann immer Sie Lust dazu haben. Mir wird es bei Ihnen gefallen und Sie brauchen das nicht als Belastung zu empfinden. Ich bin ganz zufrieden, wenn ich allein da sitzen und nachdenken kann. Denn Sie wissen ja, mir liegt sehr viel daran, meinem Leben eine andere Richtung zu geben. Haben Sie Milch und Brot und Marmelade da? Zwischen uns wird es hoffentlich keine Förmlichkeiten geben. Miss Göring war überrascht, dass Arnold so bald nach dem Mittagessen wieder Hunger hatte und sagte sich, dass dies zweifellos der Grund sein müsse, warum er so dick war. Ganz bestimmt haben wir was. Sie ging hinaus, dem Dienstmädchen Anweisungen zu geben. Inzwischen hatte Miss Gamelin sich entschlossen, ins Haus zu gehen und, wenn möglich, das Streitgespräch mit Miss Göring fortzuführen. Sie sind also Miss Görings Hausgenossin. Arnold erhob sich auf der Stelle, da er zu dem Schluss gekommen war, dass es für ihn überaus wichtig sei, sich mit Miss Gamelin zu befreunden. Ich finde das herrlich. Das finden Sie herrlich? Wirklich sehr interessant. Dieses Haus ist höchst geschmackvoll eingerichtet und voller Ruhe und Frieden. Es hängt ganz davon ab, wie Sie es betrachten. Es gibt gewisse Menschen, die den Frieden von ihrer Tür verscheuchen, wie einen roten Drachen, der Feuer aus seinen Nüstern speit. Und es gibt Menschen, die nicht einmal Gott in Ruhe lassen können. Arnold beugte sich vor und bemühte sich, interessiert und diskret zugleich auszusehen. Ich glaube, ich verstehe, was Sie ausdrücken wollen. Dann schauten sie beide aus dem Fenster. Das da drüben ist der Agent. Was für ein Agent? Der Agent, über den Miss Göring ihr Haus verkaufen will. Lässt sich sowas überhaupt in Worte fassen? Oh, das tut mir leid. Ich glaube, das ist sehr dumm von ihr, aber ich denke, das geht mich nichts an. Wir werden in einem Holzhaus mit 4 Zimmern wohnen und selbst kochen. Auf dem Land ist das und rundherum nichts als Wälder. Aber wieso hat sich Miss Göring dazu entschlossen? Sie behauptet, das sei erst der Anfang eines ungeheuren Plans. Ich nehme an, das Wichtigste auf der Welt sind Freundschaft und Verständnis. Nun, Miss Gamelin, stimmen Sie mir nicht zu, dass Freundschaft und Verständnis das Wichtigste auf der Welt sind? Ja, und auch den Kopf nicht zu verlieren. Kurz darauf kam Miss Göring mit einem Stoß von Papieren unterm Arm herein. Sie hielt die Verträge zuerst Arnold hin, dann Miss Gamelin. Ich nehme doch an, dass Sie nicht unbedingt in den Spiegel schauen wollen, weil Sie Angst haben, dass Ihnen da etwas Wildes, Absonderliches entgegenblickt. Ich jedenfalls möchte mir diese Verträge nicht anschauen müssen. Bitte nehmen Sie die sofort von meinem Schoß. Jesus Allmächtiger. Und wo befindet sich Ihr Häuschen, Miss Göring? Auf einer Insel mit der Fähre, nicht weit von der Stadt. Ich bin überzeugt davon, dass die Insel auch gewisse Vorzüge hat, die Ihnen sicherlich bekannt sind. Aber vielleicht ziehen Sie es vor, uns damit zu überraschen, als es zu riskieren, uns zu enttäuschen. Im Augenblick weiß ich keinen. Warum? Wollen Sie mit uns kommen? Ich glaube, ich würde gerne einige Zeit mit Ihnen da draußen verbringen. Das heißt, wenn Sie mich einladen. Wenn Sie mich einladen, würde ich mich jedenfalls freuen, eine Zeit lang zu Ihnen nach draußen zu ziehen. Und wir werden sehen, wie es läuft. Aber ich rate Ihnen, verkaufen Sie nicht Ihr herrliches Haus. Vermieten Sie es doch oder vernagen Sie es, solange Sie fort sind. Wer weiß, vielleicht besinnen Sie sich eines anderen und wollen zurückkehren. Wollen Sie nicht antworten? Er hat gesagt, warum nicht das Haus vernageln oder es vermieten? Und wenn Sie... Oh nein, vielen Dank, aber das könnte ich nicht. Das wäre nicht sehr sinnvoll. Vielleicht ist es doch besser, alles zu verkaufen. Dieser Fettwanst wird es am Ende ganz und gar aufgeben, ins Büro zu gehen. Er wird hier mit Sack und Pack einziehen und nur noch essen und schlafen. In einem Jahr wird er schwer wie ein Elefant sein und Sie werden ihn nie mehr loskriegen. Miss Göring, Miss Gamelin und Arnold wohnten schon fast 4 Wochen in dem Haus, das Miss Göring ausgewählt hatte. Glauben Sie wirklich, meine liebe Miss Gamelin, er wird in einem Jahr so unglaublich fett werden? Mit Sicherheit. Das Ganze war noch viel düsterer, als Miss Gamelin es sich vorgestellt hatte. Sie hatte keine starke Fantasie und die Wirklichkeit war für sie oft beängstigender als ihre wildesten Träume. Außerdem, wer hat denn schon jemals von einem Mann gehört, der mit 2 Damen zusammen in einem Haus wohnt, das nicht einmal ein Gästezimmer besitzt, sodass er gezwungen ist, angezogen auf der Couch zu schlafen? Es reicht ja schon, dass es einem den Appetit verschlägt, wenn man durchs Wohnzimmer geht und ihn davon früh bis spät liegen sieht. Die Augen zu oder offen, jedenfalls völlig interesselos. Nur ein Vielfraß bringt es fertig, so zu leben. Er ist sogar zu faul dazu, einer von uns den Hof zu machen, was, wie Sie zugeben müssen, völlig unnatürlich ist, sofern Sie überhaupt irgendeine Vorstellung von der männlichen Physis haben. Aber er ist ja auch kein Mann, er ist ein Elefant. Einige Minuten blieben sie schweigend sitzen. Miss Gamelin dachte gerade intensiv über diese Dinge nach, als plötzlich ein Flakon an ihrem Kopf zerschellte, sie mit Parfum übergoss und ihr eine ziemlich tiefe Schnittwunde auf der Stirn beibrachte. Dass es blutet, war wirklich nicht meine Absicht. Miss Göring machte unwillkürlich eine mitleidige Bewegung zu ihrer Freundin hin, auch wenn sie immer mehr dazu neigte, in Miss Gamelin das personifizierte Böse zu sehen. Oh je, meine Liebe, ich hole Ihnen was, um die Wunde zu desinfizieren. Es war beinahe Abend. Arnold war verschwunden und Miss Gamelin stand mit verbundenem Kopf vor dem Haus. Sie weinte, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben tätlich angegriffen worden war. Je mehr sie darüber nachdachte, desto schlimmer fand sie es. Und während sie so dastand, überkam sie Angst. Wie weit sie von zu Hause weg war. Lucy? Lucy? Gehen wir Arnold suchen? Mit Sicherheit nicht. 2-mal hatte sie bereits ihre Taschen gepackt und 2-mal sich wieder anders entschieden, nur weil sie es nicht übers Herz brachte, Miss Göring zu verlassen, denn auf ihre Art empfand sie, ohne dass es ihr recht bewusst war, eine tiefe Zuneigung. Aber er wohnt schließlich in meinem Haus und es ist nur rechtens, dass Leute, die im selben Haus wohnen, aufeinander aufpassen. Das macht man doch immer so, glaube ich, oder? Macht nichts. Bald werde ich sowieso wieder unter normalen Menschen sein. Arnold hatte gerade ein Riesenstück von seinem Sandwich abgebissen, als Miss Göring und Miss Gamelin in das Restaurant eintraten, in das er geflüchtet war. Ich brauche gar keine Erklärung abzugeben. Sie müssen sich bei mir ausdrücklich entschuldigen, dass Sie mich hassen und das auch Miss Göring mitgeteilt haben. Ich habe ein legitimes Recht darauf, zu hassen, wen ich will. Und da wir in einem freien Land leben, kann ich es, wenn mir der Sinn danach steht, an jeder Straßenecke ausposaunen. Sie kennen mich ja gar nicht genug, um mich zu hassen. Sie haben mich ungerecht behandelt, was ausreicht, jeden wütend zu machen. Und ich bin wütend. Dann verschwinden Sie doch aus dem Haus. Es will Sie sowieso niemand da behalten. Das ist falsch. Miss Göring will mich sicherlich da haben. Nicht wahr? Ja, Arnold, natürlich. Es gibt keine Gerechtigkeit. Sie beide sind einfach grässlich. Ich bin davon überzeugt, wir finden Mittel und Wege, dass wir beide in dem Haus leben können. Warum hängen Sie denn so an dem Haus? Das Haus gibt mir ein gewisses Gefühl der Freiheit. Sie meinen wohl eine Möglichkeit, Ihrer Faulheit zu frönen. Hören Sie, angenommen, ich darf das Zimmer am Vormittag und nach dem Abendessen benutzen. Den Rest des Tages gehört es dann Ihnen. Gut, einverstanden. Aber dass Sie mir ja nicht am Nachmittag das Zimmer betreten. Zu Hause angekommen, ging sie sofort nach oben. Arnold legte sich in voller Kleidung auf die Couch. Miss Göring setzte sich in die Küche. Nach einer Weile hörte sie aus dem Wohnzimmer ein Schluchzen. Ich weiß nicht, es ist so unschön, wenn da jemand ist, der einen hasst. Können Sie ja nicht sagen, dass ich sowas wie eine Zeit der Anpassung durchmache und dass ich doch bitte ein bisschen Geduld haben soll? Aber ja doch, Arnold. Vielleicht fahren Sie morgen zum Büro, dann denkt sie sich ja besser über Sie. Meinen Sie? Dann mache ich's. Als Arnold am folgenden Abend mit je einer Pralinenschachtel für Miss Göring und Miss Gamelin heimkam, war er überrascht, dort seinen Vater vorzufinden. Ich bin hier herausgefahren, Arnold, um zu sehen, wie gut du für diese jungen Damen sorgst. Allem Anschein nach leben sie hier auf einem Misthaufen. Miss Gamelin kicherte. Diese Art von Humor fand sie amüsant. Arnold freute sich, dass ihre Laune besser wurde. Ihr seid alle miteinander verrückt. Aber ich bin mit von der Partie. Wo ist Ihre Frau? Vermutlich zu Hause. Sauer wie eine Essiggurke und auch so herb im Geschmack. An einem der nächsten Nachmittage stellte Miss Göring ernsthafte Überlegungen an. Das Haus war für sie bereits zu einem freundlichen und vertrauten Ort geworden, an dem sie nur allzu gern ihr Zuhause sah. Sie kam daher zu dem Schluss, dass es für sie an der Zeit sei, kleine Ausflüge ans Ende der Insel zu unternehmen, von wo aus sie die Fähre nehmen und zum Festland hinüberfahren könnte. Schon die Vorstellung war ihr verhasst, da sie sich über die Unannehmlichkeiten des Unterfangens im Klaren war. Ich tue es nicht zum Spaß, sondern weil es für mich notwendig ist. Miss Gamelin weinte fast vor Empörung. Arnold verließ hastig das Zimmer und polterte die Treppe herauf. Arnolds Vater hielt es für eine herrliche Idee. Bin ich froh, dass die Kinder ausgestiegen sind. Jetzt ist es richtig angenehm im Zug. Miss Göring setzte sich auf einen Platz am Gang. Ihr gegenüber saß eine stämmige Frau mittleren Alters. Miss Göring schaute sie interessiert an. Wohin fahren Sie? Die Frau stierte immer angestrengter aus dem Fenster, um Miss Görings Blick auszuweichen. Denn Miss Göring hatte für gewisse Leute etwas Beunruhigendes an sich. Vielleicht, weil sie exaltiert aussah und ausgefallen gekleidet war. Wohin fahren Sie? Miss Göring versuchte es von Neuem, denn sie war es gewohnt, anderen Leuten ein Gespräch aufzuzwingen. Ihre Ängste waren nie gesellschaftlicher Natur. Nach Hause. Und wohnen Sie auf der Insel? Ein wirklich bezaubernder Flecken. Die Frau antwortete nicht. Stattdessen begann sie, sich ihre Päckchen aufzuladen. Wo genau wohnen Sie? Die Blicke der Frau schweiften unruhig durch das Abteil. Glensdale. Warum lügen Sie mich an? Ich versichere Ihnen, ich bin eine Dame genau wie Sie. Ich wohne in Glensdale. Und zwar schon mein Leben lang. Ich fahre zu einer Freundin in einer Stadt etwas weiter von Warum jage ich Ihnen bloß solche Angst ein? Ich hätte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ich halte das keine Minute länger aus. Ich habe schon genug Kummer im Leben, als dass ich mich noch mit Verrückten abgeben muss. Plötzlich griff sie nach ihrem Schirm und versetzte Miss Göring einen derben Schlag auf die Knöchel. Ihr Gesicht war stark gerötet und Miss Göring war sich nun sicher, dass sie trotz ihres durch und durch bürgerlichen Aussehens von Natur aus hysterisch war. Doch da sie schon viele Frauen dieser Sorte kennengelernt hatte, beschloss sie, sich von nun an durch nichts aus der Fassung bringen zu lassen, was immer die Frau auch tun würde. Die Frau verließ ihren Platz mit all ihren Päckchen und ihrem Schirm und kehrte kurz darauf, gefolgt vom Schaffner, zurück. Hier können Sie nicht einfach jemand ansprechen. Außer Sie kennen die Person. Das nächste Mal, wenn Sie mit diesem Zug fahren, bleiben Sie auf Ihrem Platz und belästigen niemanden. Und wenn Sie die Uhrzeit wissen wollen, können Sie die Leute ohne Trara danach fragen oder Sie geben mir einfach ein Zeichen mit der Hand. Ich werde bereitwillig all Ihre Fragen beantworten. Vergessen Sie nicht und sagen Sie das auch Ihren Verwandten und Freunden. Vergessen Sie also nicht, Hunde sind in diesem Zug nicht gestattet. Und keine verkleideten Personen. Es sei denn, Sie haben einen großen, schweren Mantel übergezogen. Und jetzt kein weiteres Aufsehen. Etwa 2 Minuten später lief der Zug in einen Bahnhof ein und die Frau stieg aus. Miss Göring hielt ängstlich Ausschau nach ihr, sah aber nichts als einen leeren Bahnsteig. Sie presste sich die Hand aufs Herz und lächelte. Sie haben irgendwie eine ganz besondere Art von Schönheit. Keine gute Nase, aber dafür schöne Augen und schönes Haar. Der Anlegeplatz der Fähre auf der gegenüberliegenden Seite war am Fuß eines Weges, der kurz und steil anstieg und oben auf der Höhe in die Hauptstraße einmündete. Sah man vom Quai hinauf, konnte man am Ende der Hauptstraße eine Bar sehen. Miss Göring ging hinauf. Es würde mir schon gefallen, mitten in diesem ganzen Horror mit Ihnen ins Bett zu gehen. Wir müssten dazu aber die Bar verlassen und zu mir gehen. Ich kann nichts versprechen, doch ich komme gern zu Ihnen in die Wohnung. So. Endstation. In Andys Wohnung war es zum Ersticken heiß. Die Möbel waren braun und keines der Kissen passte richtig zu den Stühlen. Machen Sie sich's bequem, ich zieh mir bloß was aus. Einen Augenblick später kam er in einem Bademantel aus billigstem Material zurück. Die Enden des Gürtels waren teilweise abgekaut. Was ist denn mit Ihrem Gürtel passiert? Nun reden wir nicht über mein Leben. Trinken wir stattdessen was. Einverstanden. Aber ich denke schon, wir sollten früher oder später über Ihr Leben sprechen. Puh, Sie reden wie eine Dame von Welt. Ich bin eine Dame von Welt. Außerdem bin ich reich, aber ich habe meinen Lebensstandard freiwillig eingeschränkt. Ich habe mein schönes Zuhause verlassen und bin in ein Häuschen draußen auf der Insel gezogen. Es ist in einem miserablen Zustand und kostet mich praktisch nichts. Was sagen Sie dazu? Sie sind wohl nicht ganz dicht. Menschen wie Sie dürfen kein Geld haben. Andy ging in sein Schlafzimmer und kam nur mit Socken und Unterhose bekleidet wieder. Er führte Miss Göring zur Couch und drängte sie, sich neben ihn zu setzen. Dann schlang er den Arm um sie, schlug die Beine übereinander und presste seine Wange an die Miss Görings. Glauben Sie nicht, Sie könnten mich ein wenig glücklich machen? Um Himmels Willen, ich dachte, Sie wären darüber hinaus. Andys Stimmung schien sich mit einem Schlag geändert zu haben. Er wirkte verlegen. Das hieß nicht, dass er nicht Lust hatte. Schließlich stand er auf und zog hinter der Couch ein altes Grammophon hervor. Vielleicht wollen Sie die Platte lieber nicht hören. Viele mögen keine Marschmusik. Doch, spielen Sie es nur. Ich freue mich. Ehrlich. Die Nadel kratzte viel zu laut. Es war der Washington Post March. Miss Göring fühlte sich unbehaglich, wie man sich eben fühlt, wenn man Militärmusik in einem ruhigen Zimmer hört. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber Sie können jetzt nicht gehen. Er legte die Arme um sie und versuchte, sie zu küssen. Dann zog er sich aus und legte sich ins Bett. Was ist denn los? Wir haben doch einen sehr angenehmen Abend verbracht und brauchen jetzt beide Schlaf. Sie sind mir eine Verrückte. Und von Menschen verstehen Sie rein gar nichts. Mir geht's trotzdem ganz gut. Kommen Sie morgen Abend wieder? Miss Göring hatte 8 Tage mit Andy zusammengelebt. Er war noch immer sehr nervös und angespannt. Im Ganzen aber kam er ihr viel zuversichtlicher vor. Miss Göring war klar, dass sich Andy nicht mehr für einen Versager hielt. Wenn ihr daran gelegen gewesen wäre, ihre Freunde zu bessern, hätte sie Andys Veränderung unendlich gefreut. Aber leider interessierte sie nur eins, der Kurs, den sie selbst eingeschlagen hatte, um ihr eigenes Seelenheil zu retten. Sie mochte Andy. Aber in den letzten 2 Nächten hatte sie gespürt, dass sie das Bedürfnis hatte, ihn zu verlassen. Eine nicht unbedeutende Rolle spielte dabei auch der Umstand, dass neuerdings ein Unbekannter mit geradezu gigantischer Statur die Bar frequentierte. Wollen Sie was trinken? Es war eines Nachmittags. Miss Göring hatte bereits einige Stunden in der Bar gesessen und getrunken. Andy war noch nicht gekommen und sie fühlte sich ein bisschen erleichtert. Sie schaute über die Schulter und sah den schwergewichtigen Mann in die Bar kommen. Vielen herzlichen Dank. Er trug einen gut geschnittenen, imposanten, schwarzen Mantel, der offensichtlich aus dem teuersten Material war. Er setzte sich zu ihr an den Tresen, unwillkürlich zitterte sie und lächelte den Barkeeper an. Vielen herzlichen Dank, sehr gerne. Vielleicht interessiert Sie es zu wissen, dass ich mir vorgestellt habe, wir werden gemeinsam etwas trinken, so wie jetzt, und ich bin überhaupt nicht überrascht, dass Sie mich fragen. So, was wollen Sie trinken? Miss Göring war enttäuscht, dass er nicht direkt auf ihre Bemerkung einging. Kommen Sie, setzen wir uns in eine Nische. Arbeiten Sie eigentlich hier? Wo? Hier in der Stadt? Nein. Dann arbeiten Sie also in einer anderen Stadt? Nein, ich arbeite nicht. Und ob Sie es tun? Sie brauchen mich nicht für dumm zu verkaufen. Damit ist bei mir noch keine durchgekommen. Ich verstehe Sie nicht. Sie sind doch sowas wie eine Prostituierte. Um Himmels Willen! Das ist mir auch noch nicht eingefallen, dass ich wie eine Prostituierte aussehen soll, nur weil ich rotes Haar habe. Eher vielleicht wie eine Landstreicherin oder eine, die aus der Irrenanstalt entlaufen ist, aber doch nicht wie eine Prostituierte. Wie eine Landstreicherin oder eine entlaufene Irre kommen Sie mir nicht vor. Sie sehen aus wie eine Prostituierte und damit basta. Ich meine nicht so eine kleine, gemeine Nutte. Ich meine eine der mittleren Kategorien. Ich habe nichts gegen Prostitution, aber ich versichere Ihnen allen Ernstes, ich bin nichts in dieser Richtung. Das glaube ich Ihnen nicht. Aber wie sollen wir denn überhaupt Freundschaft schließen, wenn Sie mir rein gar nichts glauben? Ich glaube es Ihnen nicht, wenn Sie sagen, Sie sind keine Prostituierte, weil ich ja weiß, dass Sie sind. Ist gut, ich habe satt, mich zu streiten. Mit seinem Fuß tastete er ihr Bein hinauf. Sie versucht ihn anzulächeln, aber es gelang ihr nicht. Hören Sie, der Barkeeper kann sehr wohl von seinem Platz aus sehen, was Sie da tun, und das wäre mir ausgesprochen peinlich. Er drückte ihr Bein nur mit noch größerem Nachdruck. Hätten Sie Lust, zu mir nach Hause zu kommen und ein Steak zu essen? Bei mir gibt's Steak mit Zwiebeln und Kaffee. Sie könnten ein paar Tage bleiben, wenn alles gut läuft. Oder auch länger. Das andere Mädchen, Dorothy, ist vor etwa einer Woche weg. Ich glaube, das wäre ganz schön. Man braucht bis dorthin fast eine Stunde mit dem Auto. Ich muss jetzt jemand hier in der Stadt besuchen, aber so in einer halben Stunde bin ich zurück. Wenn Sie Steak wollen, dann sollten Sie besser auch da sein. Schon gut, werde ich. Während der Fahrt fühlte sich Miss Göring trauriger und einsamer als je zuvor in ihrem Leben. Von Andy hatte sie sich ohne Zögern verabschiedet. Sie hat ihn leicht auf die Stirn geküsst und war aufgebrochen, um ihre neue Verabredung nicht zu versäumen. Sie sehnte sich von ganzem Herzen nach Arnold, nach Miss Gamelan und dem alten Mann. Und bald schon begann sie leise vor sich hin zu weinen. Nur mit äußerster Willensanstrengung hielt sie sich davon ab, die Wagentür aufzureißen und hinauszuspringen. Wir sind am Ziel. Der Mann schob Miss Göring brüsk vor sich her in die Eingangshalle des Wohnhauses. Imitierter spanischer Stil. Es ist nicht imitiert, das ist echt spanisch. Das glaube ich nicht. Ich bin in Spanien gewesen. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Egal, das hier ist echt spanisch. Zentimeter für Zentimeter. Hoffentlich ist Ihnen klar, dass wir nicht tanzen gehen oder zu sonst einem Blödsinn. Ich kann das nicht ausstehen, was die Leute so Vergnügungen nennen. Ach, gerade das mag ich. Ich bin im Grunde ein unbeschwerter Mensch. Das heißt, ich genieße alles, was die Unbeschwerten auch genießen. Sie halten nicht viel von Gesprächen, oder? Sie meinen reden? Ja. Nein, tue ich nicht. Warum nicht? Man sagt zu viel, wenn man redet. Aber interessiert es Sie denn nicht, herauszufinden, wie die Menschen sind? Nein, ich habe keinen Bedarf, über andere was rauszufinden. Und was viel wichtiger ist, die brauchen nichts über mich rauszufinden. Es muss doch etwas geben, was sie mögen. Ich habe eine Menge für Frauen übrig und fürs Geld verdienen, wenn es auf die schnelle Tour geht. Während die Steaks brutzeln, gehen wir mal kurz da hinein. Ach bitte, ich bin so müde. Ruhen wir uns doch hier bis zum Essen ein bisschen aus. Ist gut. Ich verziehe mich auf mein Zimmer und lege mich hin, bis die Steaks fertig sind. Miss Göring blieb auf der Couch sitzen und schwankte zwischen dem fast unwiderstehlichen Drang, aus dem Zimmer zu stürzen, und dem beklemmenden Zwang, da zu bleiben, wo sie war. Ich hoffe, dass die Steaks fertig sind, bevor ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden. Als der Chauffeur Ben aufweckte, um ihm zu sagen, die Steaks seien gebraten, hatte Miss Göring bereits entschieden, dass es für sie unbedingt notwendig sei, da zu bleiben. Kaum hatte sie die Mahlzeit beendet, klingelte das Telefon. Wir fahren zu einem Restaurant. Sie setzen sich still an einen separaten Tisch, während ich mit einigen Freunden Geschäftliches berede. Wenn es furchtbar spät wird, übernachten wir, Sie und ich, in einem Hotel im Zentrum, wo ich immer absteige, wenn ich dort bin. Jim fährt den Wagen zurück und schläft hier. Ist damit jedem alles klar? Vollkommen. Vollkommen, antwortete Miss Göring, die natürlich entzückt darüber war, dass sie die Wohnung verließen. Das, meine Damen und Herren, war Zwei sehr ernsthafte Damen nach dem gleichnamigen Roman von Jane Bowles. Es sprachen Miss Göring, Suni Mellis, Miss Gamelon, Irm Hermann. Der Arnold wurde gesprochen von Bruno Katomas, Arnolds Vater Klaus Herm, Arnolds Mutter Ingeborg Metschinski, Mrs. Copperfield Jeanette Spasowa, Andy Falk Rockstroh, Ben Wolfgang Michael. Die Frau im Zug, Brigitte Röttgers, Schaffner, Jürgen Holz und als Erzählerin Corinna Kirchhoff. Die Musik, Pia Cordia, Komposition Gerd Schiewe, Ton, Jean Cimczak, Regieassistenz Silke Ben, Bearbeitung und Regie Heike Tauch, Produktion Deutschland Radio Kultur 2005.